Kapitel 17. Aus der Ferne sah es nur wie einer der vielen Berghänge und Rücken aus, aber je mehr sie sich näherten, desto mehr sprang ihm die Künstlichkeit der gewölbten Kuppel ins Auge. Sie war groß genug, um eine ganze Kleinstadt unterbringen zu können, und ihm wohl bekannt. Hatte er ja Jahrzehnte damit verbracht, sie zu entwerfen. Plötzlich hielt er an. Hinter ihm lag ein etliche Kilometer langes Netzwerk aus breiten Straßen, und dies hatte ihn trotz des Manas sehr zu schaffen gemacht. Das letzte Stück wollte er sowieso abseits der Straße im hügeligen Wald gehen, damit man ihn nicht gleich bei seiner Ankunft schon angreifen würde. Kämpfen musste er zwar so oder so, das war ihm völlig klar, aber wie sollte er alleine eine Chance haben? Die letzten Meter durch den Wald kosteten ihm all seine Kraft. Bei jedem weiteren Schritt schrien seine Beinmuskeln und sein Rücken, vor allem wegen der gut 70 Kilogramm Übergewicht, mit einem Schmerzorchester auf. Trotzdem bestand sein Wille weiterhin, ließ sich nicht untergraben, konnte einfach nicht aufgeben, und so begegnete er jeder Unperfektion seines Leibes mit Ignoranz und Disziplin. Sie arbeiteten in großen Trupps zusammen und zerkleinerten die Baumstümpfe, trugen sie zu einem Verbrennungsofen oder sie trieben mit Peitschen die vielen Goros voran, die mit Hilfe eines Gespannes die riesigen Stämme ziehen mussten. Samuel lag auf dem Bauch, lugte durch das Gestrüpp hindurch und suchte verzweifelt nach einem Plan. Irgendwas regte sich neben ihm. Er guckte zur Seite und sah, wie Motor ebenfalls durchs Gestrüpp schaute. »Wie lange bist du denn schon wach?« »Ach, schon seit ein paar Minuten.« »Warum hast du nichts gesagt?« »Was ist das für eine Kuppel da?« »Der sogenannte Gott. Nur eine Maschine ohne Gefühle, obwohl es organisch ist. Eigentlich ist es ein gigantisches Gehirn und die Kuppel ist nur der schützende Kokon.« »Wie kann ein Gehirn denn ohne einen Körper bitte überleben?« »Elektrizität. Und genau das ist auch seine einzige Schwachstelle. Ansonsten ist die Gotteinheit nahezu perfekt.« »Selbst ich hatte sie unterschätzt. Nie hätte ich gedacht, sie könnte eine ganze Welt erschaffen. Sag bloß, es stimmt. Sie ist das Werk von mir und meinem Bruder. Aber Arktinas Ausrottung war nicht der eigentliche Zweck.« Motor schaute ihn verwundert an. Aber bevor er was sagen konnte, sprach Samuel hastig weiter. »Wenn wir die Energieversorgung lahmlegen, zerstören wir auch diese Maschine.« »Und dann? Was ist dann?« »Dann kehren wir nach Hause zurück.« »Aber sie sagte doch, dass es die Heimat nicht mehr gibt.« Kurz verharrte der Alte. »Was willst du denn sonst machen?« Ohne ein Wort zu sagen, stand Moto auf und marschierte geradewegs los. Samuel wollte ihm noch hinterherrufen, verkniff es sich aber, da es sofort die Aufmerksamkeit auf sie lenken würde. Aber was Moto da tat, belief sich genau auf dasselbe. Vor Wut presste er den Kiefer zusammen. Er schämte sich für seine Feigheit, sich dieser Feigheit nicht stellen zu können, und dass er einfach verharrte, als ihm plötzlich etwas Bedrohliches ins Auge stach. Nur unweit vom lodernden Feuer des Ofens wurde gerade einer der großen Transportschlitten entladen, und um den als Zugtier von gierenden Goros ruhig zu halten, warf man dem Riesenhuhn einen Fleischbrocken hin. Hinter dem ersten warteten noch zwei weitere Tiere aufs Entladen, und aus den vielen hier endenden Waldwegen kamen noch mehr. Der gebogene Schnabel huschte nach unten, die messerscharfe Schnabelspitze drang tief ins Gewebe ein und katapultierte den Brocken hoch in die Luft. Danach schnappte es zu und schlang das Fleisch an einem Stück hinunter. Alles in einem der gewohnte Tagesablauf, der plötzlich ins Stocken geriet. Ein Arbeiter hatte Moto bemerkt und signalisierte dies nun rufend den anderen. Sie legten ihre Arbeit nieder, bewaffneten sich mit Äxten, Bögen und Speeren und formierten sich vor der Entladungsstelle zu einem Pulk zusammen. Aus sicherer Entfernung musste Samuel dies beobachten. Er kratzte seinen letzten Mut zusammen und zerrte seinen müden Leib empor. Sein Puls trieb die Angst durch die Adern, seine Knie wurden weich, aber er musste Moto unter allen Umständen warnen. Ihre grünen Haare waren ihm sofort aufgefallen, und jetzt, wo er ihre Anwesenheit richtig realisierte, realisierte er auch den Tod seines Bruders. Er wusste, dass dies unausweichlich gewesen war, aber das konnte seine Trauer nicht lindern. Dann rannte er los, so schnell er konnte, und bei jedem Schritt schmerzte es heftig. Ein zuckernder, reißender und dann beißender Schmerz, der seine Sinne betäubte und die Zeit zu einer ändernden Unendlichkeit dehnte. Er war schon fast da. Moto wandte sich gerade zu ihm, da reichte die Kraft seiner Knie nicht mehr aus. Sofort war Moto zur Stelle, um ihm aufzuhelfen, aber Samuel winkte ab. Lass nur, du musst aufpassen. Sie hat Uron getötet. Uron? Er wollte uns helfen. Moto, sie ist unsterblich, solange es die Gotteinheit gibt. Er selbst hatte sie überhaupt gar nicht entdeckt, wandte sich zur Gruppe von Arbeitern und sah sie grinsend an deren Spitze. Sieh nur mit deinen eigenen Augen. Der schwache Körper des Menschen bricht unter dem Mana zusammen. Es grenzt schon an ein Wunder, dass er überhaupt bei klarem Verstand ist. Je mehr er das Mana benutzt, desto mehr tötet es ihn. Erkennst du nicht, wie schwach sie sind? Du bist wie wir. Wende dich nicht von deinem Volke ab. Moto antwortete nicht. Wir sind nicht deine Feinde, Moto. Aber wir können dich auch töten. Du weißt, dass Gott eine Maschine ist? Du denkst dir immer noch so menschlich. Denn nur die machen einen Unterschied zwischen belebtem Leben und einer Maschine. Sie sind sogar von solch einer Dreistigkeit oder Blindheit, dass sie eine Grenze zwischen sich und den Tieren ziehen, ja sogar sich höher stellen, als die Spitze der Evolution ansehen. Ihr seid keinen Deut besser. Du willst also wirklich gegen uns kämpfen? Nein, das wäre unzweckmäßig. Keine Sekunde hatte er sie aus den Augen gelassen. Nur für eine Millisekunde huschte sein Blick auf den Goros an der Entladungsstelle. Das Tier schnaubte und scharrte einige Male auf dem Boden. Des Reiters Peitsche zuckte schon und eine Arbeiterin warf dem Goros einen weiteren Fleischklumpen hin. Aber das Tier wurde nur noch wilder und wilder und begann heftigst mit den zur Körpergröße relativ klein proportionierten Stummelflügeln zu flattern und an dem Gespann zu ziehen und zu zehren. Dann gaben die Holzverstrebungen nach und das Tier befreite sich. Der Reiter auf dem schmalen Rücken schlug schnell aufeinanderfolgend mit der Peitsche zu, aber nach nur wenigen Sprüngen verlor er den Halt. Mit voller Wucht knallte sein Schädel auf den Boden auf. Er war sofort tot. Gerade wandte sich der Goros zum Arbeitertrupp. Da fingen seine Muskeln unkontrolliert an zu zucken, dass er kaum noch sein Gleichgewicht halten konnte. Oh, du verfügst wieder über deine alte Fähigkeit. Das heißt, du weißt auch, dass ich die Wahrheit verkündet hatte. Aber wieso wehrst du dich dann gegen dein Schicksal? Moto blieb stumm. Wie du willst. Aber ein Goros wird mich nicht aufhalten können. Warum tötest du es denn nicht? Fragte er und forderte sie damit heraus. Wie ein Baum sich unter den peitschenden Wogen eines Sturmes biegt, so wankte auch der Goros hin und her. Das Tier kreischte mehrmals auf und Moto konnte den Schmerz in dessen Augen aufblitzen sehen. Denselben Schmerz, den auch er und Samuel gespürt hatten. »Hör auf damit!« befahl Moto schreiend, aber sie lachte nur selbstverherrlichend und arrogant, bis der Goros einen röhrenden, tiefbrummigen Ruf ausstieß und mit einem lauten Rumsen auf die Seite fiel, wo er leblos liegen blieb. Die Flamme des Lebens war erloschen. Nur sein letzter Ruf verhallte nach und nach, als dann plötzlich neue Rufe ertönten, gefolgt von weiteren und weiteren. Das ging so lange, bis sich alle Goros von ihren Zügeln befreit hatten, sich zu einer Herde versammelten und angriffen. Die Erde bebte unter ihren wuchtigen Körpern und dann ruckartig noch heftiger, als der erste Goros durch das Verkrampfen seiner Muskeln niederging. Es folgte ein weiterer und dann noch einer. Sie starben wie die Fliegen und schon nach kurzer Zeit war nur noch ein einziger übrig. Einen röhrenden Schrei später und Moto sprang aus lauter Verzweiflung entstandener Wut die Frau an. Fest klammerte er sich an ihren Schultern und sie versuchte schreiend und um sich schlagend ihn zu Boden zu werfen. Er konnte sich halten und suchte das wärmende Gefühl in sich, als er etwas spürte, am Bein. Ihre Hand umfasste seinen Knöchel, wirbelte ihn herum und schleuderte ihn dann von sich. Motor! Schrie Samuel besorgt und stemmte sich wieder auf. Bleib bloß liegen, du alter Sack! Drohte sie, und als er ihr nicht gehorchte, stampfte sie sichtlich genervt und gereizt auf ihn los. Motos Schürfwunden brannten wie Feuer, aber er stand schon wieder auf den Beinen. Vor ihm im Matsch lag der noch atmende, aber wohl sehr bald verreckende Goros. Motos streichelte und kraulte dessen leicht behaarten Hals. Der Bauch sank und hob sich schneller und schneller. Der Goros schnaubte und bewegte seine Pupillen hin und her, bis er plötzlich seine Stelzenbeine an sich heranzog, sie anwinkelte und mit dem Leib so stark hin und her schwankte, dass er auf die Füße rollte. Ein röhrender Ruf, und das mächtige Wesen erhob sich wieder. Die Frau bemerkte dies und wirbelte herum, konnte aber nur noch zusehen, wie das wie durch ein Wunder wieder aufgestandene Tier die letzten Meter zum Verbrennungsofen überwand. Sein schwerer Leib prallte gegen den zylinderförmigen Metallmantel und hinterließ eine Beule. Der Goros tapste ein paar benommene Schritte rückwärts, holte dann erneut aus und rammte nochmals den Ofen. Das Metall knirschte und schrie und verzog sich schließlich. Doch das an dem Abhang gebaute und darin weitergehende Gebilde stand immer noch. An mehreren Stellen war die Haut aufgeplatzt und Blut bahnte sich durch das lichte Fell. Der Goros holte zum Neuen aus und stürmte wieder los. Doch er schwankte und wankte, bis er nur noch taumelte und wie ein Baumstamm nach vorne umfiel. Mit voller Wucht prallte der Goros gegen die Verkleidung. Das Gebäude zitterte und 4 Meter weiter oben sprangen mehrere Bolzen aus ihrer Verankerung. Wieder das Kreischen des Metalls. Verstrebungen beugten, verbogen und brachen schließlich, sodass der Dampfdruckkessel aus der Verankerung rutschte und nach unten in die lodernden Flammen stürzte. Er hat's geschafft! Er hat es tatsächlich geschafft! So, jetzt wirst du und deine ganze Brut zusammen mit dieser Welt untergehen! Rief Samuel und vergaß im Freudenrausch sogar seine Schmerzen. Die Frau jedoch wirkte überhaupt nicht erfreut. Wie gebannt klebte ihr Blick auf den zerstörten Generator. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten, und in ihrem Gesicht zeichneten sich tiefe Falten ab. Erst schrie sie ihren Zorn hinaus und dann lachte sie schallend. Du und dein Freund werden hier aber auch sterben. Sie wirbelte zum Alten herum. Spürst du das Beben, das Zittern und den immer stärker werdenden Wind? Die Atmosphäre wird gleich implodieren und dann wird jedes Molekül dieses Asteroiden in alle Himmelsrichtungen verstreut sein. Samuel zögerte eine Sekunde lang, denn dem Tod gegenüberzutreten ist wohl das Schwerste, was es überhaupt gibt. Aber als er sich sein baldiges Schicksal vor Augen führte, stellte sich Gleichgültigkeit in ihm ein und gab ihm die Kraft, seine Urinstinkte zu überwinden. Das letzte Mal in seinem Leben verwandelte er sich, dann raste er, alles um ihn herum ignorierend, zum Moto, packte ihn unter den Armen und floh mit ihm zusammen hoch in die Berge. Selbst dort oben konnte man das wütende Geschrei der Rooks noch hören und Moto machte sich schon Sorgen, dass die Rooks sie vielleicht verfolgen würden. Hastig erhaschte er einen Blick nach hinten, konnte den Arbeitertrupp nur noch als Fleck erkennen und als er wieder nach vorne schaute, waren sie schon auf dem Gipfel angekommen. Einen Gipfel, den es eigentlich gar nicht gibt, denn von hier oben konnte man deutlich sehen, dass es sich um kein Gebirge, sondern um einen Kraterrand handelte. Und dahinter existierte als einziges eine nicht enden wollende außeratmosphärische Stein- und Geröllwüste. Nicht weit von ihnen, vielleicht nur mehrere hundert Meter entfernt, schwebte ein gleißendes Licht, das Tor zu ihrer Heimat. Samuel ließ Moto wieder los, und als der geradewegs loslaufen wollte, hielt er ihn am Arm fest. Warte! Jetzt beeil dich! Warte doch! Vielleicht werden wir dort niemals ankommen. Die Atmosphäre ist unsichtbar. Das heißt, wir wissen nicht, wo sie endet und ob die Sphäre noch im luftvollen Raum ist. Eine Atmosphäre umschließt doch einen Planeten komplett. Das stimmt, aber diese ist künstlich, Moto. Und es wäre Schwachsinn, den gesamten Asteroiden zu atmosphärisieren. Und wenn schon, wir halten einfach die Luft an, schlug Motor vor und lief auch sogleich los. Samuel überlegte kurz, schmunzelte dann über die Schlichtheit dieses Vorschlages und dass er nicht selbst darauf gekommen ist und rannte hinterher. Das gleißende Licht kam stetig näher und je näher man kam, desto mehr fiel die Unförmigkeit der früheren Kugel auf. Sie pulsierte innerlich und dieses Pulsieren wurde immer stärker, bis das ganze Objekt zu flackern begann und aufgeregt hin und her sprang. Moto wurde langsamer, kam zum Stehen und wunderte sich. Was soll das? Ist das normal? Ich habe keine Ahnung, aber es verheißt bestimmt nichts Gutes. Lass uns lieber beeilen. Sie rannten weiter, als sie plötzlich wieder stehen blieben und sich erschrocken umdrehten. Jemand hatte was gerufen und beide hatten zwar nicht verstanden, was gerufen wurde, aber sofort erkannt, wer das gerufen hatte. Ihre im stürmischen Wind wehenden Haare waren stark verblasst und waren nun eher grau als grün. Auch ihre Haut wirkte verblasst und war übersät von tiefen Furchen. Sie schien um Jahrzehnte gealtert zu sein und auch ihre Bewegungen hatten ihren früheren Glanz und ihre Feinheit verloren. Es war ein Fehler, das zu tun. Damit habt ihr euer eigenes Grab geschaufelt. Ihr werdet niemals von hier entkommen. Das Domka befindet sich in seiner Endphase und stellt nun nicht mehr eine Verbindung zwischen den Welten dar. Du lügst doch, entgegnete Moto, wollte sie schon ignorieren und sich umdrehen, aber Samuels Kopfschütteln ließ ihn schon was erahnen. Sag, dass das nicht wahr ist, Samuel, sag es! Es tut mir leid, Moto, aber ich glaube nicht, dass sie lügt. Ihr konntet uns nicht aufhalten. Unsere Aufgabe ist erfüllt. Und die Rekonstruktion ist fast abgeschlossen. Es ist eure Schuld, dass wir ab jetzt den weiteren Verlauf der Evolution nicht mehr beeinflussen können. Bei einem weiteren Versagen der nächsten intelligenten Spezies ist der Schaden von nun an irreparabel. Aber das wird euch wahrscheinlich nicht interessieren. Wisst ihr, ich könnte euch ohne Probleme töten, aber es ist viel angenehmer, euch leiden zu sehen. Was wirst du nun tun, Moto? Wirst du deinen menschlichen Instinkten folgen und es einfach riskieren? Ich wette, dein Verstand sagt dir, dass du ja sowieso nichts mehr zu verlieren hast. Oder aber auch dein Verstand verdrängt es ganz einfach. Wie auch immer, es läuft auf selbe hinaus, den Tod. Ein Beben durchdrang Mark und Bein. Der Asteroid unter ihren Füßen zitterte so stark, dass man sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte. Und als wenn das nicht schon reichen sollte, neigte sich der Boden hin und her, dass sie wie Betrunkene ihr Gleichgewicht suchend nach links und wieder nach rechts torkelten. Dann machte der Asteroid einen Ruck, dass Moto und Samuel kurz den Boden unter den Füßen verloren und einen Sekundenbruchteil in der Luft schwebten. Der Himmel über ihren Köpfen hatte sich geändert und zeigte nun nicht mehr nur das Sternenmeer, sondern auch eine blutrote Scheibe, einen Planeten, zerklüftet, mit in den Weltraum ragenden spitzen Bergen und von Lavaseen überzogen. Das, was ihr da seht, ist Arctina. Das ist ja schrecklich, was habt ihr nur getan? Unterbrach Moto sie lautstark. Das ist Arctina am Ende der Zeit, kurz bevor die Sonne sie verschlingt. Die Atmosphäre ist verbrannt. Jegliches Leben, selbst bakteriell, wurde ausgelöscht. Diese Welt ist tot. Und das ist eure Schuld, denn wir hätten dies umkehren können. Die Ironie an der Geschichte ist, dass ihr ebenfalls mit dieser Welt untergehen werdet, da Gott nun nicht mehr die Bewegungen des Asteroiden kontrolliert und wir jetzt von Arctinas Gravitation angezogen werden. Weder Moto noch Samuel wussten, was zu tun war. Sie waren verharrt, still, sie waren besiegt, hilflos, ratlos, aber nicht hoffnungslos. Während Moto auf irgendein Wunder wartete, zerbrach Samuel sich den Kopf. Irgendetwas hatte ihn die ganze Zeit nicht losgelassen, als wenn er etwas übersehen hätte. Er grübelte und grübelte, denn er wollte wenigstens noch alles verstehen, bevor er stirbt. Dann fiel es ihm ein, die magischen Kreaturen. Ihre Rolle als Last- und Arbeitstiere war nebensächlich und trotzdem verfügten sie über eine große Macht. Außerdem gab es noch eine Menge Kreaturen, die er hier nicht wiedergefunden hatte, und jetzt fragte er sich, ob die Kreaturen ebenfalls von Gott geschaffen wurden. Er wollte gerade seine Stimme erheben und nachfragen, da entdeckte er hinter der Frau etwas im Himmel. Als sie näher kamen, konnte er erkennen, dass es sich um Schar handelte. Auch die Frau hatte sie mit einem Mal entdeckt. Sie wirkte verwirrt und wusste nichts damit anzufangen. Die Pelzkugeln flogen schnell an ihr vorbei, auf Moto und Samuel zu. Was wollen die? Hey! Noch bevor Moto aussprechen konnte, hatten die Schar sie schon umzingelt und schwirrten nun wie ein Insektenschwarm um sie herum. Es folgten noch mehr und mehr und bereits nach kurzer Zeit konnten sie außer den Fellkugeln nichts mehr sehen. Moto wollte sich bewegen, sie wegstoßen oder hauen, aber bevor er sie erreichte, waren sie schon wieder verschwunden und mit ihnen auch alles andere. Der Wind pfiff ihm um die Ohren, eine warme, aber kräftige Brise. Neben ihm im Sand kniete Samuel, nach Luft keuchend und nach Wasser lechzend. Es war brütend heiß. Die hohe Mittagssonne knallte direkt auf ihre Köpfe. Obwohl eine innere Stimme Moto riet, Samuel zu helfen, starrte er sprachlos auf die kahle Wüstenlandschaft, wo sich einst die Rakorum befand. Nun wurde ihm bewusst, dass die Wesen sie nach Hause gebracht hatten. Aber dieses Zuhause existierte eigentlich nicht mehr. Trauer schlug ihm ins Gesicht und er biss sich auf die Lippe. Seine Mutter, Schwester, Nani oder sonst irgendjemanden gab es jetzt nicht mehr. Und er würde sie niemals wiedersehen. Er hatte es schon vorher gewusst, aber jetzt wurde es erst real, zu seinem Leben, zu seiner Existenz, zu einem Teil von ihm. Aber er wusste noch etwas, nämlich, dass es nichts bringt, in der Herzweh stecken zu bleiben. Trauer ist ein unnützes Gefühl, das einer nicht voranbringt, sondern ans Hier und Jetzt ankettet. Also versuchte er, jetzt, wo die Wunde noch frisch und offen war, sie zu heilen, sie zu verschließen, bevor sie hässliche Narben hinterließe. Aber egal, wie sinnlos die Trauer auch erschien, er konnte sie nicht so einfach abschütteln. Es waren schon Minuten vergangen und er starrte immer noch ziellos in den blauen Horizont. Schließlich erwachte er wieder, drehte sich zu Samuel und half ihm auf. »Geht es dir gut?« »Ich fühle mich alt, steinalt. Die Schar müssen uns geholfen haben.« »Naja, mehr oder weniger. Jetzt sitzen wir hier auf dieser endlosen Wüste fest. Wie sollen wir hier nur jemals rausfinden?« Kurzzeitig reagierte Samuel nicht. Er war in die Hocke gegangen und zeigte auf etwas im trockenen Boden. Einen kleinen Riss, durch den sich ein schmaler Sprössling schlängelte. »Wie schnell die wachsen«, staunte Moto, als noch mehr Sprösslinge nicht unweit des ersten das Licht der Welt erblickten. Es folgten mehr und mehr und nach wenigen Minuten war aus der Wüste ein Pflanzenmeer geworden. Der Boden vibrierte unter dem starken Wuchs und mit einem Mal schossen sogar ganze Pilze, Sträucher, Büsche und sogar Bäume aus dem Boden. In nur ein paar Minuten war ein kompletter Urwald um sie herum entstanden. »Wie ist das möglich?« »Das, mein Freund, ist das Domka. Eine neue Chance für das Leben. Die Neuerschaffung eines gesamten Planeten. Dass ich das noch erleben darf.« »Wirklich unglaublich.« »Auf jeden Fall. Und es gibt sicherlich auch schon eine neue Menschheit. Wirst du sie suchen?« »Vielleicht, aber ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte oder wie ich sonst überleben würde. Aber du kommst doch sicherlich mit, oder nicht?« »Das wird nicht gehen, mein Freund. Ich bin alt. Mein Körper ist schon so gut wie tot. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.« »Und wo willst du hin?« »Es gibt hier sicherlich einen schönen Platz zum Sterben. Schön allein und schön ruhig. In dem Ort, aus dem wir alle einst stammen.« Dann hielt der Alte ihm die Hand hin, drehte sich um und marschierte los. »Warte! Ich habe noch so viele Fragen!« Der Alte blieb stehen und drehte sich halb zu Moto um. »Was kannst du denn noch für Fragen haben? Du hast doch schon alles gesehen.« »Aber ich weiß doch rein gar nichts. Ich weiß weder, wer ich bin, noch was ich bin, noch warum ich bin. Und trotzdem bin ich.« »Dann geht es dir ja genauso wie den Menschen, Moto. Sie geben sich und ihrer Rasse einen Namen, wissen aber eigentlich nicht, was sie sind. Sie wissen auch nicht, warum sie sind Und obwohl sie auch ihre Welt, die Sterne und Galaxien benennen, haben sie keinen blassen Schimmer, wo sie sich befinden. Ende.